Im Mai des neuen Jahrhunderts fiel mein Mann im Burenkrieg in Südafrika. Wir waren 16 Jahre verheiratet gewesen. Die Einsamkeit danach war nicht zu ertragen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als mich mit allen Sinnen in die Arbeit zu stürzen. Im Herbst 1901 trat ich wieder im Royalty Theatre in London auf. 7. November 1901. Liebe Mrs. Patrick Campbell, endlich gelang es mir, eine Karte für Ihre Vorstellung zu bekommen. Eine wirklich großartige Inszenierung und die Verwendung händelscher Musik, ein glücklicher Griff. In Zukunft, wenn die Leute mich fragen, ob ich ins Theater gehe, werde ich sagen, ins Royalty ja, sonst in kein anderes. Ich glaube allerdings, dass man die Wirkung des Halleluja-Chors noch verbessern könnte, wenn man ihn vor der Vorstellung ungefähr 10 Minuten lang in kochendem Wasser warten ließe. Indessen, das hat nichts zu sagen, der Eindruck war überwältigend. Ihr begeisterter Bernard Shaw. Danach spielte ich eine ganze Reihe wunderbarer Stücke. Ein Erfolg nach dem anderen. Ich musste viele Male zwischen England und Amerika hin und her reisen. Meine Kinder waren inzwischen erwachsen und heirateten. Mein Sohn Beo im Jahre 1908 und meine Tochter Stella 1911. Und ich brachte ein Theaterstück nach dem anderen heraus. Und sie begannen mir Geld einzubringen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich machte mich nun ernstlich an die Arbeit, ein Stück zu schreiben, das ich schon seit langem für Mrs. Campbell geplant hatte, Pygmalion. Anfang 1911 war es fertig.